SWR 2 Hörspiel. Schon so früh auf? Oder soll ich sagen, noch so spät auf? Sage er, was er will. Ah, Herr Just, ich will doch nicht hoffen, Herr Just, dass er noch von gestern her böse ist. Wer wird einen Zorn über Nacht behalten? Ich und über alle folgenden Nächte. Oh, ist das christlich? Ebenso christlich für einen ehrlichen Mann, der nicht gleich bezahlen kann, auf die Straße werfen. Pfui, wer könnte so gottlos sein? Meinen Herrn, so einen Mann. So einen Offizier! Den hätte ich auf die Straße geworfen. Dazu habe ich viel zu viel Achtung für einen Offizier und viel zu viel Mitleid mit einem Abgedankten. Ich habe ihm aus Not ein Anderzimmer einräumen müssen. Denke er nicht mehr daran, Herr Just. Ich will's auf andere Weise wieder gut machen. Ein Gläschen und was Gutes, Herr Just. Mach er sich keine Mühe, Herr Wirt. Der Tropfen soll zu Gift werden, denn... Doch, ich will nicht schwören. Ich bin noch nüchtern. Nun, Herr Just, was ganz Vortreffliches. Das kann einen überwachten Magen wieder in Ordnung bringen. Wohlbekommt's, Herr Just. Nicht übel. Aber Herr Wirt, er ist doch ein Grobian. Nicht doch. Geschwind noch eins. Auf einem Bein ist nicht gut stehen. Das muss ich sagen. Gut, sehr gut. Selbstgemacht, Herr Wirt? Behüte, veritabler Danziger, echter doppelter Lachs. Sieht er, Herr Wirt. Wenn ich heucheln könnte, so würde ich für sowas heucheln. Aber ich kann nicht, es muss raus. Er ist doch ein Grobian, Herr Wirt. Wenn ich es wäre, würde ich das wohl so mit anhören. Oh ja, denn selten hat ein Grobian Galle. Nicht doch eins, Herr Just. Eine vierfache Schnur hält, desto besser. Nein, zu viel ist zu viel. Einem Manne wie meinen Herrn, der Jahr und Tag bei ihm gewohnt, weil er ein paar Monate hier nicht prompt bezahlt, weil er nicht mehr so viel aufgehen lässt. In der Abwesenheit das Zimmer auszuräumen. Sollte ich denn so eine fremde Herrschaft wieder von meiner Tür wegfahren lassen? Sollte ich einem anderen Wirte so einen Verdienst mutwillig in den Rachen jagen? Und ich glaube nicht einmal, dass sie sonst wo untergekommen wäre. Sollte eine so junge, schöne, liebenswürdige Dame auf der Straße bleiben? Dazu ist sein Herr viel zu galant. Habe ich ihm nicht ein anderes Zimmer dafür eingeräumt? Hinten an dem Taubenschlag. Die Aussicht zwischen das Nachbarn Feuermauer. Die Aussicht war wohl sehr schön, ehe sie der Nachbar verbaute. Das Zimmer ist doch sonst galant und tapeziert. Gewesen? Nicht doch, die eine Wand ist es noch. Und sein Stübchen daneben, Herr Just. Was fehlt denn dem Stübchen? Es hat einen Kamin, der zwar im Winter ein wenig raucht. Herr, ich glaube gar... Herr Just. Mach Herrn Just den Kopf nicht warm, oder? Ich mach ihn warm, der Danziger tut's. Einen Offizier wie meinen Herrn. Oder meint er, dass ein abgedankter Offizier nicht auch ein Offizier ist, der ihm den Hals brechen kann? Warum wart ihr denn im Kriege so geschmeidig, ihr Herrenwirte? Warum war denn da jeder Offizier ein würdiger Mann und jeder Soldat ein ehrlicher, braver Kerl? Macht euch das bisschen Frieden schon so übermütig. Was ereifert er sich nun, Herr Just? Ich will nicht ereifern. Just! Ich dachte, ich wäre wohl Herr Just für ihn. Der Herr Just, sehe er sich doch um, sein Herr. Just, ich glaube, du zankst. Was habe ich dir befohlen? Oh, Ihre Gnaden, zanken, da sei Gott vor. Es ist wahr, Herr Just spricht für seinen Herrn und ein wenig hitzig. Doch daran tut er recht. Ich schätze ihn um so viel höher. Ich liebe ihn darum. Sie räumen mir in meiner Abwesenheit das Zimmer aus. Sie müssen bezahlt werden. Ich muss woanders unterzukommen suchen. Woanders? Sie wollen ausziehen, gnädiger Herr? Ich unglücklicher Mann. Ich geschlagener Mann. Nein, nimmermehr. Er muss die Dame das Quartier wieder räumen. Der Herr Major kann ihr, will ihr sein Zimmer nicht lassen. Das Zimmer ist sein, sie muss fort. Ich kann ihr nicht helfen. Ich gehe schon. Freund, nicht zwei dumme Streiche für einen. Die Dame muss in dem Besitz des Zimmers bleiben. Und Ihre Gnaden sollten glauben, dass ich aus Misstrauen, aus Sorge für meine Bezahlung... Als wenn ich nicht wüsste, dass mich Ihre Gnaden bezahlen können, sobald Sie nur wollen. Das versiegelte Beutelchen, 500 Taler Louisdor steht darauf, welches Ihre Gnaden in dem Schreibpulte stehen gehabt, ist in guter Verwahrung. Das will ich hoffen. So wie meine übrigen Sachen. Just soll sie in Empfang nehmen, wenn er Ihnen die Rechnung bezahlt hat. Wahrhaftig, ich erschrak recht, als ich das Beutelchen fand. Ich habe immer Ihre Gnaden für einen ordentlichen und vorsichtigen Mann gehalten, der sich niemals ganz ausgibt. Aber dennoch, wenn ich Bargeld in dem Schreibtische vermutet hätte... Würden Sie höflicher mit mir verfahren sein? Ich verstehe Sie. Gehen Sie nur, mein Herr. Lassen Sie mich. Ich gehe ja schon, gnädiger Herr. Mein ganzes Haus ist zu Ihren Diensten. Was ist denn das für ein Beutel mit 500 Taler Louis-D'Or, den der Wirt in Ihrem Schreibpulte gefunden? Das ist Geld, welches mir aufzuheben gegeben worden. Doch nicht die 100 Pistolen, die Ihnen Ihr alter Wachtmeister vor 4 oder 5 Wochen brachte? Die nämlichen von Paul Werner, warum nicht? Diese haben Sie noch nicht gebraucht? Mein Herr, mit diesen können Sie machen, was Sie wollen. Auf meine Verantwortung. Wahrhaftig? Werner hörte von mir, wie sehr man Sie mit Ihren Forderungen an die Generalkriegskasse aufzieht. Er hörte... Dass ich sicherlich zum Bettler werden würde, wenn ich es nicht schon wäre. Ich bin dir sehr verbunden, Just. Und diese Nachricht vermochte Werner sein bisschen Armut mit mir zu teilen. Es ist mir doch lieb, dass ich es erraten habe. Hör, Just, mache mir zugleich auch deine Rechnung. Wir sind geschiedene Leute. Wie? Was? Ich bitte um Verzeihung, mein Herr. Wen suchen Sie, Madame? Eben den Mann, mit welchem ich die Ehre habe zu sprechen. Sie kennen mich nicht mehr. Ich bin die Witwe Ihres ehemaligen Stabsrittmeisters. Um des Himmels willen. Gnädige Frau. Ich stehe von dem Krankenbett auf das mich der Schmerz über den Verlust meines Mannes warf. Ich gehe, Just. Lassen Sie allein. Ich beklage Sie, gnädige Frau. Worin kann ich Ihnen dienen? Sie wissen, Ihr Gemahl war mein Freund. Wer weiß es besser als ich, wie wert Sie seiner Freundschaft waren. Gnädige Frau, was haben Sie zu befehlen? Wenn ich Ihnen zu dienen imstande bin, wenn ich es bin. Ich darf nicht abreisen, ohne seinen letzten Willen zu vollziehen. Er erinnerte sich kurz vor seinem Tode, dass er als Ihr Schuldner sterbe. Gnädige Frau, Marloff ist mir nichts schuldig geblieben. Ich habe nie etwas tun können, mich mit einem Manne abzufinden, der 6 Jahre Glück und Unglück, Ehre und Gefahr mit mir geteilt. Nehmen Sie das Geld, Herr Major. So bin ich beruhigt. Was brauchen Sie zu Ihrer Beruhigung weiter als meine Versicherung, dass mir dieses Geld nicht gehört? Oder wollen Sie, dass ich die unerzogene Weise meines Freundes bestehlen soll? Ich verstehe Sie. Verzeihen Sie nur, wenn ich noch nicht recht weiß, wie man Wohltaten annehmen muss. Gehen Sie, Madame. Gehen Sie. Aber noch eines. Nee, Frau. Marloff hat noch an die Kasse unseres ehemaligen Regiments zu fordern. Seine Forderungen sind so richtig wie die meinigen. Werden meine bezahlt, so müssen auch die seinigen bezahlt werden. Ich hafte dafür. Oh, mein Herr. Aber ich schweige lieber. Künftige Wohltaten so vorbereiten, heißt sie in den Augen des Himmels schon erwiesen haben. Empfangen Sie seine Belohnung und meine Tränen. Leben Sie wohl. Armes, braves Weib. Ich muss nicht vergessen, den Bettel zu vernichten. Es steht mir dafür, dass eigener Mangel mich nicht einmal verleiten könnte, Gebrauch davon zu machen. Just! Ja? Du hast geweint? Ich habe in der Küche meine Rechnung geschrieben. Und die Küche ist voll Rauch. Hier ist sie. Gib her. Haben Sie Barmherzigkeit mit mir, mein Herr. Ich weiß wohl, dass die Menschen mit Ihnen keine haben, aber... Was willst du? Ich hätte mir eher den Tod als meinen Abschied vermutet. Ich kann dich nicht länger brauchen. Ich muss mich ohne Bedienten behelfen lernen. Komm, gib mir die Rechnung. Was der Herr Major mir schuldig? 3,5 Monat Lohn, im Monat 6 Taler macht 21 Taler. Seit dem 1. dieses an Kleinigkeiten ausgelegt, 1 Taler, 7 Groschen, 9 Pfennig. Summa summarum 22 Taler, 7 Groschen, 9 Pfennig. Gut. Und es ist billig, dass ich diesen laufenden Monat ganz bezahle. Die andere Seite, Herr Major. Noch mehr? Was dem Herrn Major ich schuldig? Ein Feldschiff für mich bezahlt 25 Taler, für Wartung und Pflege, während meiner Kur für mich bezahlt 39 Taler, meinem abgebrannten und geplünderten Vater auf meine Bitte vorgeschossen, ohne die 2 Badepferde zu rechnen, die er ihm geschenkt, 50 Taler, summa summarum 114 Taler, davon abgezogen vorstehende 22 Taler, 7 Groschen, 9 Pfennig. Bleibe dem Herrn Major schuldig 91 Taler, 16 Groschen, 3 Pfennig. Kerl, du bist toll. Ich glaube es gern, dass ich ihn weit mehr koste, aber... Du bist mir nicht schuldig. Und ich will dich einen von meinen Bekannten empfehlen, bei dem du es besser haben sollst als bei mir. Ich bin Ihnen nichts schuldig und doch wollen Sie mich verstoßen? Weil ich dir nichts schuldig werden will. Darum? Nur darum? So gewiss ich Ihnen schuldig bin. So gewiss Sie mir nicht schuldig werden können. So gewiss sollen, Herr Major, Sie mich nun nicht verstoßen. Just! Wir bleiben beisammen. Ganz gewiss. Sie können sich ja nicht allein ankleiden. Ich bin Ihnen unentbehrlich und bin ohne mich selbst zu rühmen, Herr Major. Und bin ein Bedienter, der, wenn das Schlimmste zum Schlimmen kommt, für seinen Herrn betteln und stehlen kann. Just, wir bleiben nicht beisammen. Schon gut, schon gut. Psst, Kamerad. Was gibt's? kann Ihnen nicht den Offizier nachweisen, der gestern noch in unserem Zimmer gewohnt hat. Das dürfte ich leicht können. Meine Herrschaft hört, dass er durch Sie verdrängt worden. Ich soll ihn deshalb um Verzeihung bitten. Mein Freund, ich habe euren Auftrag schon gehört. Es ist eine überflüssige Höflichkeit. Wie heißt eure Herrschaft? Wie sie heißt? Sie lässt sich gnädiges Fräulein heißen. Und ihr Familienname? Den habe ich noch nicht gehört und danach zu fragen ist meine Sache nicht. Ich richte mich so an, dass ich meistenteils alle 6 Wochen eine neue Herrschaft habe. Der Henker behalte alle ihre Namen. Bravo, Kamerad. Zu dieser bin ich erst vor wenig Tagen in Dresden gekommen. Sie sucht, glaube ich, hier ihren Bräutigam. Genug, mein Freund. Den Namen eurer Herrschaft wollte ich wissen, aber nicht ihre Geheimnisse. Geht nur. Kamerad, das wäre kein natürlich. Mache, Just, mache, dass wir aus diesem Hause kommen. Die Höflichkeit der fremden Dame ist mir empfindlicher als die Grobheit des Wirtes. Hier, nimm diesen Ring. Die einzige Kostbarkeit, die mir übrig ist. Versetze ihn. Lass dir 80 Friedrichsdor darauf geben. Die Rechnung des Wirtes kann keine 30 betragen. Bezahle ihn. Und räume meine Sachen. Tja, wohin? Wohin du willst. Der wohlfeilste Gasthof, der beste. Du sollst mich hier nebenan auf dem Kaffeehause treffen. Ich gehe. Mache deine Sache gut. Sorgen Sie nicht, Herr Major. Auch den kostbaren Ring hat der Herr noch gehabt und trug ihn in der Tasche, anstatt am Finger. Guter Wirt, wir sind so kahl noch nicht, als wir scheinen. Bei ihm selbst will ich dich versetzen, schönes Ringelchen. Ich weiß, er ärgert sich, dass du in seinem Hause nicht ganz sollst verzehrt werden. Just! Ah, sieh da, Werner! Guten Tag, Werner! Willkommen in der Stadt! Das verwünschte Dorf. Ich kann es unmöglich wieder gewohnt werden. Lustig, Kinder, lustig. Ich verringe frisches Geld. Wo ist der Major? Er muss dir begegnet sein. Er ging eben die Treppe herab. Ich komme mal die Hintertreppe herauf. Nun, wie geht's ihm? Ich wäre schon vorige Woche bei euch gewesen, aber... Nun, was hat dich abgehalten? Just, hast du von dem Prinzen Heraklius gehört? Heraklius? Ich wüsste nicht. Kennst du den großen Helden im Morgenlande nicht? Die Weisen aus dem Morgenlande kenne ich wohl, die ums Neujahr mit dem Sterne herumlaufen. Mensch, ich glaube, du liest ebenso wenig die Zeitungen als die Bibel. Du kennst den Prinzen Heraklius nicht? Den braven Mann nicht, der Persien weggenommen und nächster Tage die ottomanische Pforte einspringen wird. Gott sei Dank, dass noch irgendwo in der Welt Krieg ist. Kurz, im Vertrauen, Just, ich wandere nach Persien, um unter seiner königlichen Hoheit, dem Prinzen Heraklius, ein paar Feldzüge wieder den Türken zu machen. Du wirst doch nicht toll sein und dein schönes Schulzengerichte verlassen. Das Gütchen ist verkauft. Verkauft? Psst. Hier sind 100 Dukaten, die ich gestern auf den Kauf bekommen. Die bringe ich dem Major. Und was soll er damit? Was er damit soll? Verzehren soll er sie, verspielen, vertrinken, wie er will. Der Mann muss Geld haben. Werner... Du meinst es herzlich gut, aber wir mögen dein Geld nicht. Und wovon lebt ihr denn? Und wir lassen anschreiben. Und wenn man nicht mehr anschreiben will und uns zum Hause herauswirft, so versetzen wir, was wir noch haben und ziehen weiter. Höre nur, Paul, dem Wirte hier müssten wir einen Possen spielen. Hat er dem Major was in den Weg gelegt? Ich bin dabei. Wie wär's, wenn wir ihn des Abends, wenn er aus der Tabaschie kommt, aufpassten und ihn so brav durchprügelten? Aufpassten? Ihrer zwei einem? Das ist nicht. Oder wenn wir ihm das Haus über den Kopf ansteckten. Was hast du denn? Was gibt's denn? Na komm nur, du sollst dein Wunder hören. Was ist der Teufel wohl hier gar los? Jawohl, komm nur. Dann ist nur besser. Nach Persien also. Nach Persien. Franziska, wir sind sehr früh aufgestanden. Die Zeit wird uns lang werden. Wer kann in den verzweifelten großen Städten schlafen? Die Karossen, die Nachtwächter, die Trommeln, die Katzen, die Korporals. Das hört nicht auf zu rasseln, zu schreien, zu wirbeln, zu mauen, zu fluchen. Gerade als ob die Nacht so nichts weniger wäre als zur Ruhe. Eine Tasse Tee, gnädiges Fräulein? Der Tee schmeckt mir nicht. Ich will von unserer Schokolade machen lassen. Lass machen. Für dich. Für mich? Oh, ich wollte ebenso gern für mich allein plaudern, als für mich allein trinken. Freilich wird uns die Zeit lang werden. Und der Herr Offizier, den wir vertrieben und dem wir das Kompliment darüber machen lassen, er muss auch nicht die feinste Lebensart haben, sonst hätte er wohl um die Ehre können bitten lassen, uns seine Aufwartung machen zu dürfen. Es sind nicht alle Offiziere Tellheims. Die Wahrheit zu sagen, ich ließ ihm das Kompliment auch bloß machen, um Gelegenheit zu haben, mich nach diesem bei ihm zu erkundigen. Ach, Franziska, mein Herz sagt es mir, dass meine Reise glücklich sein wird, dass ich ihn finden werde. Das Herz, gnädiges Fräulein? Man traue doch ja seinem Herzen nicht so viel. Lieber die schönsten Zähne nicht gezeigt, als alle Augenblicke das Herz drüber springen lassen. Bist du so zurückhaltend? Nein, gnädiges Fräulein, sondern ich wollte es gern mehr sein. Man spricht selten von der Tugend, die man hat, aber desto öfter von der, die uns fehlt. Siehst du, Franziska, da hast du eine gute Anmerkung gemacht. Sie hat viel Beziehung auf meinen Teller. Was hätte bei Ihnen nicht Beziehung auf ihn? Freund und Feind sagen, dass er der tapferste Mann von der Welt ist. Aber wer hat ihn von Tapferkeit jemals reden hören? Er hat das rechtschaffenste Herz. Aber Rechtschaffenheit und Edelmut sind Worte, die er nie auf die Zunge bringt. Von was für Tugenden spricht er denn? Ich habe ihn sehr oft der Treue und Beständigkeit gegen Sie erwähnen hören. Meinst du das im Ernste, Franziska? Wie lange hat er Ihnen nun schon nicht geschrieben? Ach, seit dem Frieden hat er mir nur ein einziges Mal geschrieben. Es ist Friede, schrieb er mir, und ich nähere mich der Erfüllung meiner Wünsche. Aber dass er mir dieses nur einmal, nur ein einziges Mal geschrieben. Dass er uns zwingt, dieser Erfüllung der Wünsche selbst entgegenzueilen. Oh, finden wir ihn nur, das soll er uns entgelten. Wer weiß, zu welchem anderen Regimente, in welche entlegene Provinz er versetzt worden. Herein! Ist es erlaubt, meine gnädige Herrschaft? Unser Herr Wirt? Nur vollends herein! Ich komme, gnädiges Fräulein, Ihnen einen untertänigen guten Morgen zu wünschen. Und auch ihr, mein schönes Kind. Wir bedanken und wünschen uns. Ihm auch einen guten Morgen. Darf ich mich unterstehen zu fragen, wie Ihre Gnaden die erste Nacht unter meinem schlechten Dache geruht? Das Dach ist so schlecht nicht, Herr Wirt, aber die Betten können besser sein. Oh, was höre ich? Nicht wohl geruht? Vielleicht, dass die gar zu große Ermüdung von der Reise... Es kann sein. Gewiss. Denn sonst... indes sollte etwas nicht vollkommen nach Ihrer Gnaden Bequemlichkeit gewesen sein. So geruhen Ihrer Gnaden nur zu Befehl. Gut, Herr Wirt, gut. Wir wollen schon sagen, wie wir es gern hätten. Hiernächst komme ich zugleich... Nun? Ohne Zweifel kennen Ihre Gnaden schon die weisen Verordnungen unserer Polizei. Nicht im geringsten, Herr Wirt. Wir Wirte sind angewiesen, keinen Fremden, wer Standes und Geschlechts er auch sei, 24 Stunden zu behausen, ohne seinen Namen, Heimat, vermutliche Dauer des Aufenthalts und so weiter, gehörigen Orts schriftlich einzureichen. Sehr wohl. Ihre Gnaden werden also sich gefallen lassen. Sehr gern. Ich heiße... Ein Augenblick, Geduld, bitte. Dato, den 22. August, A.C., allhier zum Könige von Spanien angelangt. Nun, deren Namen, gnädiges Fräulein? Das Fräulein von Barnhelm. Von Barnhelm. Von Barnhelm. Kommend, woher, gnädiges Fräulein? Von meinen Gütern aus Sachsen. Gütern? Aus Sachsen. Ja, aus Sachsen. Sachsen, gnädiges Fräulein, aus Sachsen. Sachsen ist nicht klein und hat mehrere, wie soll ich es nennen, Distrikte, Provinzen. Unsere Polizei ist sehr exakt, gnädiges Fräulein. Von meinen Gütern aus Thüringen also. Aus Thüringen, ja. Das ist besser, gnädiges Fräulein. Das ist genauer. Das Fräulein von Barnhelm kommend von ihren Gütern aus Thüringen, nebst einer Kammerfrau. Einer Kammerfrau? Das soll ich wohl sein. Ja, mein schönes Kind. Nun, Herr Wirt, so setzen Sie anstatt Kammerfrau Kammerjungfer. Ich höre, die Polizei ist sehr exakt. Es möchte ein Missverständnis geben, welches mir bei meinem Aufgebot einmal Händel machen könnte. Denn ich bin wirklich noch Jungfer und heiße Franziska. Ich bin auch aus Thüringen. Mein Vater war Müller auf einem von den Gütern des gnädigen Fräuleins. Ich kam sehr jung auf den Hof und ward mit dem gnädigen Fräulein erzogen. Wir sind von einem Alter, künftige Lichtmess 21 Jahre. Ich habe alles gelernt, was das gnädige Fräulein gelernt hat. Es soll mir lieb sein, wenn mich die Polizei recht kennt. Gut, gut, mein schönes Kind, das will ich mir auf weitere Nachfrage merken. Aber nunmehr, gnädiges Fräulein, dero Verrichtungen all hier? Ich bin lediglich in meinen eigenen Angelegenheiten hier. Ganz wohl, gnädiges Fräulein. Aber wie nennen sich diese eigenen Angelegenheiten? Herr Wirt, die Polizei wird doch nicht die Geheimnisse eines Frauenzimmers zu wissen verlangen. Allerdings, mein schönes Kind, die Polizei will alles wissen. Und besonders Geheimnisse. So hören Sie nur, Herr Wirt. Aber dass es ja unter uns und der Polizei bleibt. Was wird ihm die Närrin sagen? Wir kommen dem Könige einen Offizier wegzukapern. Wie? Was, mein Kind? mein Kind. Oder uns von dem Offizier kapern zu lassen. Beides ist eins. Franziska, bist du toll. Er wird die Nase weiß, hat sie zum Besten. Nur ich will nicht hoffen. Und zwar mit meiner Wenigkeit kann sie scherzen, so viel wie sie will. Nur mit einer hohen Polizei. Wissen Sie was, Herr Wirt? Ich dächte, Sie ließen die ganze Schreiberei bis auf die Ankunft meines Oheims. Er verunglückte 2 Meilen von hier mit seinem Wagen und wollte durchaus nicht, dass mich dieser Zufall eine Nacht mehr kosten sollte. Nun ja, gnädiges Fräulein, so wollen wir ihn erwarten. Und die Zimmer für ihn sind doch in Bereitschaft, Herr Wirt? Völlig, gnädiges Fräulein, völlig, bis auf das eine. Aus dem Sie vielleicht auch noch erst einen ehrlichen Mann vertreiben müssen? Die Kammerjungfern aus Sachsen, gnädiges Fräulein, sind wohl sehr mitleidig. Doch, Herr Wirt, das haben Sie nicht gut gemacht. Lieber hätten Sie uns nicht annehmen sollen. Aber wieso, gnädiges Fräulein, wieso? Ich höre, dass der Offizier, welcher durch uns verdrängt worden... Ja, nur ein abgedankter Offizier. Es soll ein sehr verdienter Mann sein. Ich sage Ihnen ja, dass er abgedankt ist. Herr König kann nicht alle verdiente Männer kennen. Oh, gewiss. Er kennt sie. Er kennt sie alle. So kann er sie nicht alle belohnen. Sie wären alle belohnt, wenn sie danach gelebt hätten. Aber so leben die Herren während des Krieges, als ob dein und mein ewig aufgehoben sein würde. Jetzt liegen die Wirtshäuser und Gasthöfe von ihnen voll. Und ein Wirt hat sich wohl mit ihnen in Acht zu nehmen. Nun, ich bin mit diesem noch ziemlich weggekommen. Hatte er gleich kein Geld mehr, so hatte er doch Geldes wert. Ja. Und 2, 3 Monate hätte ich ihn freilich noch ruhig können sitzen lassen, gnädiges Fräulein. Doch besser ist besser. Apropos, gnädiges Fräulein, Sie verstehen sich doch auf Juwelen. Nicht sonderlich. Ich muss Ihnen einen Ring zeigen, einen kostbaren Ring. Zwar, gnädiges Fräulein, haben da auch einen sehr schönen am Finger. Und je mehr ich ihn betrachte, je mehr muss ich mich wundern, dass er dem meinigen so ähnlich ist. Hier, sehen Sie, welch ein Feuer. Der mittelste Brillant allein wiegt über 5 Karat. Was sehe ich? Dieser Ring? Ist seine 1500 Taler unter Brüdern wert. Franziska, sieh doch! Ich habe nicht einen Augenblick gezögert, 80 Pistolen darauf zu leihen. Erkennst du ihn nicht wieder, Franziska? Natürlich. Herr Wirt, wo haben Sie diesen Ring her? Nun, mein Kind, sie hat doch wohl kein Recht daran. Wir kein Recht an diesem Ringe? Inwärts auf dem Kasten muss des Fräuleins Name stehen. Er ist's. Wie kommen Sie zu diesem Ringe, Herr Wirt? Ich? Auf die ehrlichste Weise von der Welt. Gnädiges Fräulein, Sie werden mich nicht in Schanden und Unglück bringen wollen. Was weiß ich, wo sich der Ring eigentlich herschreibt? Geben Sie mir ihn wieder, gnädiges Fräulein. Bitte geben Sie mir ihn wieder. Er ist geantwortet, von wem haben Sie ihn? Von einem Manne, dem ich sowas nicht zutrauen kann. Von einem sonst guten Mann. Geschwind, bringen Sie mir den Mann. Er ist es selbst, oder wenigstens muss er ihn kennen. Wer denn wen, gnädiges Fräulein? Hören Sie denn nicht unseren Major? Ein Major? Recht. Er ist Major, der dieses Zimmer vor Ihnen bewohnt hat und von dem ich ihn habe. Major von Tellheim? Von Tellheim, ja. Er ist hier? Wo ist er? Noch vor einer Stunde war er hier. Ach, geschwind, schaffen Sie ihn mir zur Stelle. Sein Bedienter ist vielleicht noch hier. Wollen Ihre Gnaden, dass ich ihn aufsuchen soll? Ob ich will? Ach, eilen Sie, laufen Sie! Für diesen Dienst allein will ich es vergessen, wie schlecht Sie mit ihm umgegangen sind. Fix, er wird fort, fort! Ich bringe ihn, gnädiges Fräulein. Nun habe ich ihn wieder, Franziska. Siehst du, nun habe ich ihn wieder. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich vor Freuden bin. Freu dich doch mit. Er hat in diesem Zimmer gewohnt, Franziska. Ach, du bist so kalt. Du willst dich nicht mit mir freuen. Ich wollte von Herzen gern, wenn nur... Wenn nur? Wir haben den Mann wiedergefunden. Aber wie haben wir ihn wiedergefunden? Nach allem, was wir von ihm hören, muss es ihm übel gehen. Er muss unglücklich sein. Das jammert mich. Jammert dich? Lass dich dafür umarmen, mein liebste Gespielin. Das will ich dir nie vergessen. Ich bin nur verliebt, aber du bist gut. Hier bin ich, gnädiges Fräulein. Ein fremdes Gesicht, ich kenne ihn nicht. Mein Freund, ist er bei dem Major von Tellheim? Ja. Wo ist sein Herr? Nicht hier. Aber er weiß, ihn zu finden. Ja. Will er ihn geschwind herholen? Nein. Er erweist mir damit einen Gefallen. Und seinem Herrn einen Dienst. Vielleicht auch nicht. Woher vermutet er das? Sie sind doch die fremde Herrschaft, die ihn diesen Morgen komplimentieren lassen. Ja, weiß sein Herr meinen Namen? Nein. Aber er kann die allzu höflichen Damen ebenso wenig leiden als die allzu groben Wirte. Das soll wohl auf mich gehen. Ja. So lasse er es doch dem gnädigen Fräulein nicht entgelten und hole ihn geschwind her. Ich kann nicht. Mein Herr hat mir befohlen, auszuräumen. Das tue ich jetzt und daran bitte ich mich nicht weiter zu verhindern. Wenn ich fertig bin, so will ich es ihm sagen, dass er herkommen kann. Er ist nebenan auf dem Kaffeehause. Und wenn er da nichts Besseres zu tun findet, dann wird er wohl auch kommen. So wart er doch! Das gnädige Fräulein ist des Herrn Majors Schwester. Ja, ja, seine Schwester. Das weiß ich besser, dass der Major keine Schwester hat. Er hat mich in 6 Monaten 2-mal an seine Familie nach Kurland geschickt. Zwar, es gibt mancherlei Schwestern. Unverschämt. Muss man es nicht sein, wenn einen die Leute sollen gehen lassen. Das ist ein Schlingel. Ja, ich sagte es ja. Aber lassen Sie ihn nur. Weiß ich doch nunmehr, wo sein Herr ist. Ich will ihn gleich selbst holen. Nur, gnädiges Fräulein, bitte ich untertänigst, sodann ja, mich bei dem Herrn Major zu entschuldigen, dass ich so unglücklich gewesen bin. Wider meinen Willen, ein Mann von seinen Verdiensten. Gehen Sie nur geschwind, Herr Wirt. Das will ich alles wieder gut machen. Ich hole ihn, gnädiges Fräulein. Franziska, lauf ihm nach. Er soll ihm meinen Namen nicht nennen. Ja. Ach, ich bin glücklich und fröhlich. Was kann der Schöpfer lieber sehen als ein fröhliches Geschöpf? Gnädiges Fräulein, er kann den Augenblick hier sein. Sie sind noch in Ihrem Negligé. Wie werden Sie sich geschwind ankleiden? Ach, Franziska, wenn alle Mädchen so sind, wie ich mich jetzt fühle, so sind wir sonderbare Dinger. Zärtlich und stolz, tugendhaft und eitel und fromm. Du wirst mich nicht verstehen. Ich verstehe mich wohl selbst nicht. Die Freude macht mich drehend wirblich. Fassen Sie sich, mein Fräulein, er kommt. Ich gehe den Küchenzettel machen. Mich fassen? Ich soll ihn ruhig empfangen? Ach, meine Minna. Mein Tellheim. Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein, das Fräulein von Barnhelm hier zu finden? Verzeihen in der Himmel, dass ich noch das Fräulein von Barnhelm bin. Was suchen Sie hier, gnädiges Fräulein? Nichts suche ich mehr. Alles, was ich suchte, habe ich gefunden. Sie suchten einen glücklichen, einen Ihrer Liebe würdigen Mann. Und finden einen elenden. So lieben Sie mich nicht mehr? Und lieben eine andere? Oh, der hat Sie nie geliebt, mein Fräulein. Der eine andere nach Ihnen lieben kann. Sie lieben mich nicht mehr und lieben auch keine andere? Unglücklicher Mann, wenn Sie gar nichts lieben. Recht, gnädiges Fräulein. Der Unglückliche muss gar nichts lieben. Er verdient sein Unglück, wenn er es sich gefallen lassen kann, dass die, welche er liebt, an seinem Unglück Anteil nehmen dürfen. Seitdem mir Vernunft und Notwendigkeit befehlen, Minna von Barnhelm zu vergessen, was für Mühe habe ich angewandt. Eben wollte ich anfangen zu hoffen, dass diese Mühe nicht ewig vergebens sein würde. Und Sie erscheinen, mein Fräulein. Halten Sie, mein Herr. Wollen Sie mir eine einzige Frage beantworten? Jede, mein Fräulein. Wollen Sie mir antworten? Mit nichts als einem trockenen Ja oder Nein? Mein Fräulein, diese Frage... Sie können, Sie müssen wissen, was in Ihrem Herzen vorgeht. Lieben Sie mich noch, Tellheim? Ja oder nein? Wenn mein Herz... Ja oder nein? Nun, ja. Ja! Ja, ja, allein... Sie lieben mich noch genug für mich. Ach, in was für einen Ton bin ich mit Ihnen gefallen. Nun, mein lieber Unglücklicher, Sie lieben mich noch und haben Ihre Minna noch und sind unglücklich? Hören Sie doch, was Ihre Minna für ein eingebildetes, albernes Ding war. Sie ließ sich träumen, ihr ganzes Glück sei sie. Geschwind kamen Sie ihr Unglück aus. Nun? Mein Fräulein, ich bin nicht gewohnt zu klagen. Ich wüsste auch nicht, was mir an einem Soldaten nach dem Prahlen weniger gefiele als das Klagen. Aber es gibt eine gewisse kalte, nachlässige Art von seiner Tapferkeit und von seinem Unglück zu sprechen. Die im Grunde doch auch geprahlt und geklagt ist. Oh, mein Recht habe. Wohl denn? So hören Sie, mein Fräulein. Sie nennen mich Tellheim. Aber Sie meinen, ich sei der Tellheim, den Sie in Ihrem Vaterlande gekannt haben. Der blühende Mann voller Ansprüche, voller Ruhmbegierde. Der seines ganzen Körpers, seiner ganzen Seele mächtig war. Der Ihres Herzens und Ihrer Hand, wenn er schon Ihrer noch nicht würdig war, täglich würdiger zu werden hoffen durfte. Dieser Tellheim bin ich ebenso wenig, als ich mein Vater bin. Ich bin Tellheim, der Verabschiedete. Der an seiner Ehre gekränkte. Der Krüppel, der Bettler. Jenem, mein Fräulein, versprachen Sie sich. Wollen Sie diesem Wort halten? Das klingt sehr tragisch. Doch, mein Herr, bis ich jenen wiederfinde, in die Tellheims bin ich nun einmal vernarrt. Dieser wird mir schon aus der Not helfen müssen. Deine Hand, lieber Bettler. Das ist zu viel. Lassen Sie mich, Fräulein. Ihre Güte foltert mich. Lassen Sie mich. Was ist Ihnen? Wo wollen Sie hin? Von Ihnen. Träume. Sie nie, nie wiederzusehen. Oder doch so entschlossen, so fest entschlossen, keine Niederträchtigkeit zu begehen. Sie keine Unbesonnenheit begehen zu lassen. Lassen Sie mich, Minna. Minna, Sie lassen? Tellheim! Tellheim! Sorgen Sie nicht, mein gnädiges Fräulein, ich will schon aufpassen. Ihr Diener... Ich wollte so einen Diener nicht. Nun, nun, verzeih Sie mir die Redensart. Da bringe ich ein Briefchen von meinem Herrn an Ihre Herrschaft, das gnädige Fräulein. Schwester. War es nicht so? Schwester. Gib er her. Sie soll so gut sein, lässt mein Herr bitten und es übergeben. Hernach soll sie so gut sein, lässt mein Herr bitten. Nun? Und ihm sagen lassen, ob er nicht das Vergnügen haben könnte, die Jungfer auf ein Viertelstündchen zu sprechen. Mich? Ja, Sie. Nur auf ein Viertelstündchen, aber allein. Ganz allein. Insgeheim. Unter vier Augen. Er hätte ihr etwas sehr Notwendiges zu sagen. Gut, ich habe ihm auch viel zu sagen. Er kann kommen. Aber wann kann er kommen? Wann ist es ihr am gelegensten, Jungfer? So in der Dämmerung? Wie meint er das? Sein Herr kann kommen, wann er will, und damit packt er sich. Herzlich gern. Hör er doch. Noch auf ein Wort. Wo war er denn, als der Major bei uns in Thüringen im Winterquartier stand? Er war wohl noch nicht bei ihm? Oh ja, ich war Reitknecht bei ihm. Aber ich lag im Lazarett. Reitknecht? Und jetzt ist er? Alles in allem. Kammerdiener und Jäger und Reitknecht. Vielleicht findet ihr, dass ich ein ehrlicher Kerl bin. Oh, man ist doch verzweifelt wenig, wenn man weiter nichts ist als ehrlich. Nun, Just empfiehlt sich. Ich verdiene den Biss. Ich setze die Ehrlichkeit zu tief herab. Mein schönes Kind? Ich habe jetzt nicht Zeit, Herr Wirt. Nur ein kleines Augenblickchen. Noch keine Nachricht weiter von dem Herrn Major. Das konnte doch unmöglich der Abschied sein. Was denn? Hat es ihr das gnädige Fräulein nicht erzählt? Als ich Sie, mein schönes Kind, unten in der Küche verließ, so kam ich von ungefähr wieder hier in den Saal. Von ungefähr in der Absicht, ein wenig zu horchen. Hey, mein Kind, wie kann sie das von mir denken? Ich war nicht lange hier, so prellte auf einmal die Türe bei dem gnädigen Fräulein auf. Der Major stürzte heraus, das Fräulein ihm nach. Beide in einer Bewegung, mit Blicken, in einer Stellung. Sowas lässt sich nur sehen. Sie ergriff ihn, er riss sich los. Sie ergriff ihn wieder. Tellheim, Fräulein, lassen Sie mich. So zog er sie bis an die Treppe. Mir war schon bange, er würde sie mit herabreißen. Aber er wand sich los. Das Fräulein blieb auf der obersten Schwelle stehen, sah ihm nach, rief ihm nach, rang die Hände. Auf einmal wandte sie sich um, lief nach dem Fenster, von dem Fenster wieder zur Treppe. Hier stand ich. Und ich glaube, das Fräulein sah mich für sie an, mein Kind. Franziska, rief sie, die Augen auf mich gerichtet, bin ich nun glücklich? Darauf wischte sie sich Tränen aus dem Auge. Wahrhaftig, ich wusste nicht, wie mir war. Bis sie nach ihrer Türe lief. Da kehrte sie sich nochmals nach mir um. So komm doch, Franziska. Wer jammert dich nun? Und damit hinein. Och, Herr Wirt, das hat Ihnen geträumt. Geträumt? Nein, nein, mein schönes Kind. So umständlich träumt man nicht. Ja, ich wollte viel darum geben, ich bin nicht neugierig, aber ich wollte viel darum geben, wenn ich den Schlüssel dazu hätte. Den Schlüssel zu unserer Türe, Herr Wirt. Der steckt innerhalb. Wir haben ihn zur Nacht hereingezogen. Wir sind furchtsam. Nicht so einen Schlüssel. Ich will sagen, mein schönes Kind, den Schlüssel, die Auslegung gleichsam, so den eigentlichen Zusammenhang von dem, was ich gesehen. Ja, so. Nun adieu, Herr Wirt. Werden wir bald essen, Herr Wirt? Mein schönes Kind, nicht zu vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Nun, aber nur kurz. Das gnädige Fräulein hat noch meinen Ring. Ich nenne ihn meinen. Er soll Ihnen unverloren sein. Ich trage darum keine Sorge. Ich will es nur erinnern. Sieht sie, ich will ihn gar nicht einmal wieder haben. Ich kann mir doch wohl an den Fingern abzählen, woher sie den Ring kannte und woher er dem ihrigen so ähnlich sah. Er ist in ihren Händen am besten aufgehoben. Ich mag ihn gar nicht mehr. Und ich will indes die 100 Pistolen, die ich darauf gegeben habe, auf des gnädigen Fräuleins Rechnung setzen. 100 Pistolen? Ich meinte nur 80. Ja, es ist wahr. 90. Nur 90. Das will ich tun, mein schönes Kind, das will ich tun. Alles das wird sich finden, Herr Wirt. Frauenzimmerchen, nehmen Sie sich vor dem Mann in Acht. Oh, unvermutete Freude. Herr Paul Werner, willkommen bei uns. Willkommen. Ist doch immer der lustige, spaßhafte, ehrliche Werner. Sie soll sich von mir in Acht nehmen, mein schönes Kind. Geh sie ihm überall aus dem Wege. Mir, bin ich so gefährlich? Hör sie doch, mein schönes Kind, wie gefällt ihr der Spaß? Das ist doch immer seinesgleichen für Spaß erklären, wenn man ihnen die Wahrheit sagt. Nun hör sie doch, wie er das wieder herumzubringen weiß. Ist ein vortrefflicher Mann, der Herr Paul Werner. Ein wohlhabender Mann und doch ledig. Er hat 3 Meilen von hier ein schönes Gütchen und ist Wachtmeister bei unserem Major gewesen. Das ist ein Freund, der sich für ihn totschlagen ließ. Ja, und das ist ein Freund von meinem Major, den der Major sollte totschlagen lassen. Wie? Nein, Herr Werner, das ist nicht guter Spaß. Ich kein Freund vom Herrn Major. Nein, den Spaß verstehe ich nicht. Just hat mir schöne Dinge erzählt. Just, dachte ich wohl, dass Just durch Sie spreche. Just ist ein böser, garstiger Mensch. Und warum sollte ich nicht des Majors Freund sein? Ist er nicht ein verdienter Mann? Es ist wahr, er hat Unglück gehabt, abgedankt zu werden. Aber was tut das? Der König kann nicht alle verdienten Männer kennen. Und wenn er sie auch alle kennte, so kann er sie nicht alle belohnen. Das heißt ihm Gott sprechen. Aber Just, freilich ist an Justen auch nicht viel Besonderes. Doch ein Lügner ist Just nicht. Und wenn das wahr wäre, was er mir gesagt hat... Ich will nichts mehr von Justen hören. Wie gesagt, das schöne Kind hier mag sprechen. Sie weiß, mein Kind, den Ring. Erzählen Sie es doch, Herrn Werner. Da will er mich besser kennenlernen. Und damit es nicht herauskommt, als ob sie mir irgendwie zu Gefallen rede, so will ich nicht einmal dabei sein. Ich will gehen. Aber Sie sollen es mir wieder sagen, Herr Werner. Sie sollen es mir wieder sagen, ob Just ein garstiger Verleumder ist. Frau Zimmerchen, kennt Sie denn meinen Major? Den Major von Tillheim? Jawohl, kenne ich den. Ist Sie dem Manne wohl gut? Vom Grunde meines Herzens. Wahrhaftig? Mhm. Sieht sie, Frau Zimmerchen, nun kommt sie mir noch einmal so schön vor. Aber was sind denn das für Dienste, die der Wirt unser Major will erwiesen haben? Ich wüsste eben nicht. Wäre es wohl wahr, was mir Just gesagt hat? Ja. Sein Glück, dass er gegangen ist. Er hat ihm wirklich die Zimmer ausgeräumt? Ja. So einem Manne so einen Streich zu spielen, weil sich das Eselsgehirn einbildet, dass der Mann kein Geld mehr habe. Der Major kein Geld. So? Hat der Major Geld? Wie heu! Er weiß nicht, wie viel er hat. Er weiß nicht, wer ihm schuldig ist. Sieht sie, Frauenzimmerchen, hier in diesem Beutelchen sind 100 Louisdor und in diesem Röllchen 100 Dukaten. Alles sein Geld. Wahrhaftig? Aber er hat ja einen Ring versetzt. Versetzt? Glaubst du doch sowas nicht. Vielleicht, dass er den Bettel hat gern wollen los sein. Das ist kein Bettel. Es ist ein sehr kostbarer Ring, den er wohl noch dazu von lieben Händen hat. Von lieben Händen? Sowas erinnert einen manchmal, woran man nicht gern erinnert sein will. Warum schafft man es aus den Augen? Wie? Im Soldaten geht's in Winterquartieren wunderlich. Da hat er nichts zu tun und pflegt sich und macht vor lauter Langeweile Bekanntschaften, die er nur auf den Winter meint. Und die das gute Herz, mit dem er sie macht, für zeitlebens annimmt. Husch ist ihm dann so ein Ringelchen an den Finger praktiziert. Und nicht selten geht er gern den Finger mit drum, wenn es nur wieder loswerden konnte. Ei, und sollte es dem Major auch so gegangen sein? Ganz gewiss, besonders in Sachsen. Wenn er 10 Finger an jeder Hand gehabt hätte, er hätte sie alle 20 voller Ringe gekriegt. Das klingt ja ganz besonders und verdient untersucht zu werden. Herr Schulze oder Herr Wachtmeister? Frauenzimmerchen, wenn es hier nichts verschlägt. Herr Wachtmeister höre ich am liebsten. Nun, Herr Wachtmeister, hier habe ich ein Briefchen von dem Herrn Major an meine Herrschaft. Ich will es nur geschwind hereintragen. Bin gleich wieder da. Will er wohl so gut sein und so lange hier warten? Ich möchte gar zu gern mit ihm plaudern. Plaudert Sie gern, Frauenzimmerchen? Mhm. Na, meinetwegen. Geh Sie nur. Ich plaudere auch gern. Ich will warten. Oh, warte doch, ja. Das ist kein unebenes Frauenzimmerchen. Ich hätte ihr doch nicht versprechen sollen zu warten. Denn das Wichtigste wäre wohl, ich suchte den Major auf. Er will mein Geld nicht und versetzt lieber. Daran kenne ich ihn. Ach, das Frauenzimmerchen mag mir es nicht übel nehmen. Ich kann nicht warten. So in Gedanken, Werner? Da sind Sie ja. Ich wollte eben gehen und Sie in Ihrem neuen Quartier besuchen, Herr Major. Um mir auf den Wirt die Ohren voll zu fluchen. Das hätte ich beinahe getan, ja. Aber eigentlich wollte ich mich nur bei Ihnen bedanken, dass Sie so gut gewesen und mir die 100 Louisdors aufgehoben. Just hat sie mir wiedergegeben. Danach hatte ich noch was an Sie zu bestellen, Herr Major. Von der Rittmeisterin Marloff. Ihr Mann ist Ihnen ja 400 Taler schuldig geblieben. Hier schickt sie Ihnen auf Abschlag 100 Dukaten. Das Übrige will sie künftige Woche schicken. Werner. Warum sehen Sie mich so starr an? So nehmen Sie doch, Herr Major. Werner. Was fehlt Ihnen? Was ärgert Sie? Dass mich die besten Menschen heute am meisten quälen müssen. Was sagen Sie? Geh, Werner. Sobald ich das los bin. Werner, wenn du nun von mir hörst, dass die Marloffin heute ganz früh selbst bei mir gewesen ist. So. Dass sie mir nichts mehr schuldig ist. Wahrhaftig. Dass sie mich bei Heller und Pfennig bezahlt hat. Was wirst du dann sagen? Ich würde sagen, dass ich gelogen habe. Aber der, der mich so zu lügen zwingt, was sollte der? Sollte der sich nicht auch schämen? Es sei nicht verdrießlich, Werner. Ich erkenne dein Herz und deine Liebe zu mir. Aber ich brauche dein Geld nicht. Sie brauchen es nicht. Und verkaufen lieber und versetzen lieber. Und bringen sich lieber in der Leute Mäuler. Die Leute mögen es immer wissen, dass ich nichts mehr habe. Man muss nicht reicher scheinen wollen, als man ist. Warum ärmer? Wir haben, solange unser Freund hat. Es ziemt sich nicht, dass ich dein Schuldner bin. Es ziemt sich nicht? Wenn an einem Tage, den uns die Sonne und der Feind heiß machte, sie zu mir kamen und sagten, Werner, hast du nichts zu trinken? Und ich ihnen meine Feldflasche reichte, nicht wahr? Sie nahmen und tranken. ziemte sich das, weil meine arme Seele an ein Trunk faules Wasser damals nicht oft mehr wert war als aller der Quark. Nehmen Sie, lieber Major, bilden Sie sich ein, es ist Wasser. Auch das hat Gott für alle geschaffen. Man muss nicht borgen, wenn man nicht wiederzugeben weiß. Einem Mann wie Sie kann es nicht immer fehlen. Du kennst die Welt. Am wenigsten muss man so dann von einem borgen, der sein Geld selbst braucht. Wozu brauche ich's denn? Wo man einen Wachtmeister nötig hat, gibt man ihm auch zu leben. Du brauchst es, mehr als Wachtmeister zu werden. Mehr als Wachtmeister? Daran denke ich nicht. Ich bin ein guter Wachtmeister und dürfte leicht ein schlechter Rittmeister und sicherlich ein noch schlechterer General werden. Die Erfahrung hat man. Mache nicht, dass ich etwas Unrechtes von dir denken muss, Werner. Ich habe es nicht gern gehört, was mir Just gesagt hat. Du hast dein Gut verkauft und willst wieder herumschwärmen? Man muss Soldat sein für sein Land oder aus Liebe zu der Sache, für die gefochten wird. Ohne Absicht heute hier, morgen da dienen, heißt wie ein Fleischerknecht reisen, weiter nichts. Ja doch, Herr Major, ich will Ihnen folgen. Sie wissen besser, was ich gehört. Ich will bei Ihnen bleiben. Aber lieber Major, nehmen Sie doch auch derweil mein Geld. Heute oder morgen muss Ihre Sache aus sein. Sie müssen Geld die Menge bekommen. Sie sollen mir es so dann mit Interessen wiedergeben. Ich tue es ja nur der Interessen wegen. Schweig davon. Bei meiner armen Seele, ich tue es nur der Interessen wegen. Wenn ich manchmal dachte, wird es mit dir aufs Alter werden, wenn du zu Schanden gehauen bist, wenn du nichts haben wirst, wenn du wirst betteln gehen müssen, so dachte ich wieder, nein, du wirst nicht betteln gehen. Du wirst zum Major Tellheim gehen, der wird seinen letzten Pfennig mit dir teilen, der wird dich zu Tode füttern. Bei dem wirst du als ein ehrlicher Kerl sterben können. Und Kamerad, das denkst du nicht noch? Nein, das denke ich nicht mehr. Wer von mir nichts annehmen will, wenn er es bedarf und ich's habe, der will auch mir nichts geben, wenn er es hat und ich's bedarf. Schon gut. Mensch, mache mich nicht rasend. Wo willst du hin? Major, wenn ich dich nun auf meine Ehre versichere, dass ich noch Geld habe. Wenn ich dir auf meine Ehre verspreche, dass ich es dir sagen will, wenn ich keines mehr habe. Dass du der erste, einzige sein sollst, bei dem ich mir etwas borgen will. Bist du dann zufrieden? Muss ich nicht. Geben Sie mir die Hand drauf, Herr Major. Die Hand drauf. Und genug davon. Sind Sie noch da, Herr Wachtmeister? Und Sie sind auch da, Herr Major. Den Augenblick bin ich zu Ihren Diensten. Ich höre, du kennst das Mädchen, Werner? Ja, ich kenne das Frauenzimmerchen. Unsere Bekanntschaft ist noch blutjung, sie ist von heute. Aber junge Bekanntschaft ist warm. Also hast du ihr Fräulein wohl auch schon gesehen? Ist Ihre Herrschaft ein Fräulein? Sie hat mir gesagt, Sie kennten Ihre Herrschaft. Aus Thüringen. Ist das Fräulein jung? Ja. Schön? Sehr schön. Reich? Sehr reich. Ist Ihnen das Fräulein auch so gut wie das Mädchen? Das wäre ja vortrefflich. Wie meinst du? Herr Major! Liebe Franziska, ich habe dich noch nicht willkommen heißen können. In Gedanken werden Sie es doch schon getan haben. Ich weiß, Sie sind mir gut. Ich Ihnen auch. Aber das ist gar nicht artig, dass die Leute, die Ihnen gut sind, so ängstigen. Mein Schicksal, Franziska. Hast du ihr den Brief übergeben? Ja, und hier übergebe ich Ihnen... Eine Antwort? Nein, Ihren eigenen Brief wieder. Was, sie will ihn nicht lesen? Sie wollte wohl, aber wir können Geschriebenes nicht gut lesen. Oh, Schäkerin. Und wir denken, dass das Briefschreiben für die nicht erfunden ist, die sich mündlich miteinander unterhalten können, sobald sie wollen. Welcher Vorwand. Sie muss ihn lesen. Er enthält meine Rechtfertigung. Alle die Gründe und Ursachen... Ich will das Fräulein von Ihnen selbst hören, nicht lesen. Von mir selbst hören? Damit mich jedes Wort, jede Miene von ihr verwirre? Damit ich in jedem ihrer Blicke die ganze Größe meines Verlustes empfinde? Ohne Barmherzigkeit. Sie erwartet sie um 3 Uhr. Sie will ausfahren und die Stadt besehen. Sie soll mit ihr fahren. Mit ihr fahren? Und was geben Sie mir? So lasse ich Sie beide ganz allein. Ganz allein? In einem schönen, verschlossenen Wagen. Wenn ich denn durchaus kommen muss, Franziska, so mache doch nur, dass das Fräulein den Brief vorher noch liest. Es wird mir die Peinigung ersparen, Dinge noch einmal zu denken, noch einmal zu sagen, die ich so gern vergessen möchte. Da, gib ihr ihn. Franziska! Der Brief ist ja erbrochen. Das kann wohl sein. Wahrhaftig, er ist erbrochen. Wer muss ihn denn erbrochen haben? Doch gelesen haben wir ihn wirklich nicht, Herr Major. Wirklich nicht. Wir wollen ihn auch nicht lesen, denn der Schreiber kommt selbst. Und wissen Sie was, Herr Major? Kommen Sie nicht so, wie Sie da sind, in Stiefeln, kaum frisiert. Sie sind zu entschuldigen, Sie haben uns nicht vermutet. Kommen Sie in Schuhen und lassen Sie sich frisch frisieren. So sehen Sie mir gar zu brav, gar zu preußisch aus. Ich danke Ihnen, Franziska. Wir wollen uns auch gleich putzen und so dann essen. Wir behielten Sie gern hier, aber Ihre Gegenwart möchte uns am Essen hindern. Und sehen Sie, so gar verliebt sind wir nicht, dass uns nicht hungerte. Ich gehe. Franziska, bereite Sie indes ein wenig vor, damit ich weder in Ihren noch in meinen Augen verächtlich werden darf. Komm, Werner, du sollst mit mir essen. Nur noch ein Wort mit dem Frauenzimmerchen. Nun, Herr Wachtmeister? Frauenzimmerchen, wenn ich wiederkomme, soll ich auch geputzter kommen? Komm er, wie er will, Herr Wachtmeister. Meine Augen werden nichts wider ihn haben. Aber meine Ohren werden desto mehr auf ihrer Hut sein müssen. 20 Finger, alle voller Ringe. Ei, ei, Herr Wachtmeister. Nein, Frauenzimmerchen, eben das wollte ich ihr noch sagen. Die Schnurre fuhr mir nur so heraus. Es ist nichts dran. Man hat ja wohl an einem Ringe genug. Und 100 und aber 100 Mal habe ich den Major sagen hören, das muss ein Schurke von einem Soldaten sein, der ein Mädchen anführen kann. So denke ich auch, Frauenzimmerchen. Verlass sie sich drauf. Ich muss machen, dass ich ihm nachkomme. Guten Appetit, Frauenzimmerchen. Gleichfalls, Herr Wachtmeister. Ich glaube, der Mann gefällt mir. Franziska, ist der Major schon wieder fort? Ich glaube, ich wäre jetzt ruhig genug, dass ich ihn hätte hier behalten können. Und ich will sie noch ruhiger machen. Desto besser. Sein Brief. Oh, sein Brief. Jede Zeile sprach den ehrlichen, edlen Mann. Jede Weigerung, mich zu besitzen, beteuerte mir seine Liebe. Er wird es wohl gemerkt haben, dass wir den Brief gelesen. Mag er doch, wenn er nur kommt. Er kommt doch gewiss. Bloß ein wenig zu viel Stolz. Wenn ihr mir diesen zu stark merken lässt, Franziska... So wollen Sie seine entsagen? Oh nein, liebe Närrin, eines Fehlers wegen entsagt man keinem Manne. Nein, aber ein Streich ist mir beigefallen, ihn wegen dieses Stolzes mit ähnlichem Stolz ein wenig zu machen. Nun, da müssen Sie ja sehr ruhig sein, mein Fräulein, wenn Ihnen schon wieder Streiche beifallen. Ich bin es auch, komm nur, du wirst deine Rolle dabei zu spielen haben. Satt sein, gnädiges Fräulein. Meinst du, Franziska? Vielleicht, dass ich mich nicht hungrig niedersetzte. Wir hatten ausgemacht, seiner während der Mahlzeit nicht zu erwähnen. Aber wir hätten uns auch vornehmen sollen, an ihn nicht zu denken. Wirklich, ich habe an nichts als an ihn gedacht. Das merkte ich. Ich denke der Lektion nach, die ich ihm geben will. Hast du mich recht begriffen, Franziska? Oh ja, am besten aber wäre es, er ersparte sie uns. Du wirst sehen, dass ich ihn von Grund aus kenne. Der Mann, der mich jetzt mit allen Reichtümern verweigert, wird mich der ganzen Welt streitig machen, sobald er hört, dass ich unglücklich und verlassen bin. Und sowas muss die feinste Eigenliebe unendlich kitzeln. Sittenrichterin. Nun, lass mich nur, liebe Franziska. Du sollst mit deinem Wachtmeister auch machen können, was du willst. Mit meinem Wachtmeister? Ja, wenn du es vollends leugnest, so ist es richtig. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber aus jedem Worte, das du mir von ihm gesagt hast, prophezei ich dir deinen Mann. Was ist das? Will das zu uns? Parbleu, ich bin unrichtig. Non, ich bin nicht unrichtig. C'est sa chambre. Ganz gewiss, gnädiges Fräulein, glaubt dieser Herr, den Major von Telheim noch hier zu finden? Ist sur le Major de Telheim. Où est-il? Er wohnt nicht mehr hier. Comment? Noch vor 24 Stunden ihr logier und logier nicht mehr ihr? Wo logiert er denn? Mein Herr, wahrhaftig, ich muss mich schämen, es nicht zu wissen. Franziska, weißt du es nicht? Nein, gnädiges Fräulein. Ich hätte ihn zu sprechen, sehr notwendig. Ich komme ihm bringen eine Nouvelle, davon er sehr fröhlich sein wird. Ich bedauere umso mehr, doch hoffe ich vielleicht, ihn bald zu sprechen. Ist es gleich viel, aus welchem Munde er diese gute Nachricht erfährt, so erbiete ich mich, mein Herr. Gut, gut. Ihre Gnade soll also wissen, dass ich komme von der Tafel bei der Minister. Wie heißt der Minister da draußen in der langen Straße auf die breite Place? Ich bin hier noch völlig unbekannt. Die Minister von der Kriegsdepartement. Da bin ich zu Mittag gespeisen. Ich speise à l'ordinaire bei ihm und da ist mein gekommen Redner auf der Major Telheim. Seine Exzellenz haben mir vertraut, dass die Sack von unserem Major sei auf den Punkt zu enden und gut zu enden. Er hat mir au reste versichert, wenn der Major nicht schon bekommen habe, une lettre de la main, einen königlichen Handbrief, dass er heute infailliblement müsse bekommen einen. Gewiss, mein Herr, diese Nachricht wird dem Major von Telheim höchst angenehm sein. Ich wünschte nur, ihm den Freund zugleich mit Namen nennen zu können, der so viel Anteil an seinem Glück nimmt. Mein Namen wünscht, Virogna. Chevalier Rico de la Marlinière, Seigneur de Prétoval de la Branche de Brandor. Virogna ist sehr verwundert, mich aus einer so großen Familie zu hören. Ich dien von meiner 11. Jahr. Ein Affaire d'honneur machte mich fliehen. Hätte man mich gelassen in Dienst von den Staaten-General, so müsste ich nun sein aufs wenigste Oberst. Aber so, ihr immer und ewig Kapitän geblieben und nun gar seine abgedankte Kapitän. Das ist viel Unglück. Oui, mademoiselle, me voilà réformé par la mise sur le pavé. Ich beklage sehr. Was habe ich nun? Tranchons le mot, je n'ai pas le sou. Me voilà exactement. Vis-à-vis du rien. Es tut mir ungemein leid. Vous êtes bien bonne, mademoiselle, aber wie man pflegt zu sagen, ein jeder Unglück schleppt nach sich seine Bruder. Was ein honnête homme von meiner Extraktion kann anders haben für Ressource als das Spiel. Nun habe ich immer gespielt mit Glück, solange ich nicht hatte vonnöten der Glück. Nun, ich hätte vonnöten, mademoiselle. Seit 15 Tagen ist vergangen, keine, wo sie mich nicht hab gesprengt. Vous êtes bien bonne, mademoiselle. Franziska, der Mann dauert mich. Ob er es mir wohl übel nehmen würde, wenn ich mir etwas anbiete? Nee, sieht mir nicht danach aus. Gut, mein Herr, ich höre, dass Sie spielen. Ich muss Ihnen bekennen, dass ich gleichfalls das Spiel sehr liebe. Wären Sie wohl geneigt, mein Herr, mich in Gesellschaft zu nehmen? Oh. Mir einen Anteil an Ihrer Bank zu gönnen? Oh, mademoiselle, vous êtes charmante. Hier habe ich, was ich unlängst gewonnen, nur 10 Pistolen. Ich muss mich zwar schämen, so wenig... Donnez toujours, mademoiselle, donnez. Ich kann aber nicht dabei sein, wenn Sie spielen, mein Herr. Oh, was braucht Ihre Gnade dabei zu sein? Wir anderen Spieler sind ehrliche Leute untereinander. Wenn wir glücklich sind, mein Herr, so werden Sie mir einen Anteil schon bringen. Sind wir aber unglücklich... So komme ich ohne Rekruten nicht vor Ihrer Gnade. Auf die Länge dürfen die Rekruten fehlen. Verteidigen Sie unser Geld daher, jawohl, mein Herr. Wofür sehe ich Ihre Gnade an? Für eine Einfallspinse? Für eine dumme Teufel? Verzeihen Sie mir. Je suis des bons, mademoiselle. Ich bin von dir ausgelernt. Aber doch wohl, mein Herr. Je sais monter un coup. Falsch spielen? Betrügen? Comment, mademoiselle, vous appelez cela betrügen? Corrigez la fortune, das nennt die Deutsch betrügen. Oh, was ist die Deutschsprache für ein Armsprach, für ein Plumpsprach? Nein, mein Herr, wenn Sie so denken... Laissez-moi faire, mademoiselle, und seien Sie ruhig. Was gehen Sie an, wie ich spiele? Genug, morgen entweder sehe mich wieder Ihre Gnade mit 100 Pistolen oder sehe mich wieder gar nicht. Votre Trésor, mademoiselle, votre Trésor. Ich wünsche das Letzte, mein Herr, das Letzte. Kann ich noch reden? Oh, schön. Oh, schön. Spotte nur. Ich verdiene es. Vortrefflich. Da haben Sie etwas Allerliebstes getan. Einem Spitzbuben wieder auf die Beine geholfen. Es war einem Unglücklichen. Und was das Beste dabei ist, der Kerl hält sie für seinesgleichen. Oh, ich muss ihm nach und ihm das Geld wieder abnehmen. Franziska, lass den Kaffee nicht vollends kalt werden. Schenk ein. Ich mag nicht trinken. Bleu, Ihre Gnade, man geht sich gern nicht auf den Verdienst. Freilich nicht, wenn man die Spitzbuben so ungehangen herumlaufen lässt. Mädchen, du verstehst dich so trefflich auf die guten Menschen. Aber wann willst du die Schlechten ertragen lernen? Nein, gnädiges Fräulein, ich kann beides nicht. Weder an einem schlechten Menschen die gute, noch an einem guten Menschen die böse Seite. Sag mir, sollte der Leim nicht schon da sein? Er sollte wegbleiben. Sie bemerken an ihm, dem besten Manne, ein wenig Stolz. Und darum wollen sie ihn so grausam necken. Kommst du da wieder hin? Ach, schweig, das will ich nun einmal so. Wo du mir diese Lust verdirbst, wo du nicht alles sagst und tust, wie wir es abgeredet haben. Ich will dich dann schon allein mit ihm lassen und dann... Jetzt kommt er wohl. Nein, es ist nur dein lieber Wachtmeister. Lieber Wachtmeister? Gnädiges Fräulein, machen Sie mir den Mann nicht verwirrt. Ihre Dienerin, Herr Wachtmeister, was bringen Sie uns? Der Major von Tellheim lässt an das gnädige Fräulein von Barnhelm seinen untertänigen Respekt vermelden und sagen, dass er sogleich hier sein werde. Wo bleibt er denn? Ihre Gnade, verzeihen. Wir sind noch vor dem Schlage 3 aus dem Quartier gegangen. Aber da hat ihn der Kriegszahlmeister unterwegs angeredet. Recht wohl, Herr Wachtmeister. Ich wünsche nur, dass der Kriegszahlmeister dem Major etwas Angenehmes möge zu sagen haben. Das haben dergleichen Herren den Offizieren selten. Haben Ihre Gnade etwas zu befehlen? Nun, wo denn schon wieder hin, Herr Wachtmeister? Hätten wir denn nichts miteinander zu plaudern? Hier nicht, Frauenzimmerchen. Es ist wieder den Respekt, wieder die Subordination. Gnädiges Fräulein. Ich danke für seine Bemühung, Herr Wachtmeister. Das ist... Wachtmeister, Franziska? Ja, gnädiges Fräulein, das ist mein Wachtmeister. Oh, Sie finden ihn ohne Zweifel ein wenig steif und hölzern. Jetzt kam er mir fast auch so vor. Er glaubte, vor Ihrer Gnaden auf die Parade ziehen zu müssen. Sie sollten ihn hingegen nur sehen und hören, wenn er sich selbst gelassen ist. Das müsste ich denn wohl. Er wird doch auf dem Saale sein. Darf ich nicht gehen, ein wenig mit ihm plaudern? Franziska, ich versage dir ungern dieses Vergnügen, aber du musst bei der Unterredung mit dem Major gegenwärtig sein. Und noch etwas. Da, nimm meinen Ring, verwahre ihn und gib mir das Majorsseinen dafür. Warum das? Ja, recht weiß ich es selbst nicht, aber mich dünkt, ich sehe so etwas voraus, wo ich ihn brauchen könnte. Ha, geschwind, gib her, er ist's. Gnädiges Fräulein, Sie werden mein Verweilen entschuldigen. Oh, Herr Major, sogar militärisch wollen wir es miteinander nicht nehmen. Sie sind ja da und ein Vergnügen erwarten ist auch ein Vergnügen. Wir wollen ausfahren, die Stadt ein wenig besehen. Und hernach meinem Oheim entgegen. Wie? Sehen Sie, auch das Wichtigste haben wir einander noch nicht sagen können. Ja, er trifft noch heute hier ein. Der Graf von Bruchsal? Ach, machen Sie sich keine Gedanken, Telheim. Besorgten wir schon ehemals das stärkste Hindernis unserer Verbindung von seiner Seite. Unserer Verbindung? Er ist Ihr Freund. Er kommt als Oheim, als Vormund, als Vater, mich Ihnen zu übergeben. Ach, Fräulein, warum haben Sie meinen Brief nicht gelesen? Warum haben Sie nicht lesen wollen? Ihren Brief? Ja, ich erinnere mich. Sie schickten mir einen. Wie war es denn mit diesem Brief, Franziska? Haben wir ihn gelesen oder haben wir ihn nicht gelesen? Was schrieben Sie mir denn, lieber Telheim? Nichts, als was mir die Ehre befiehlt. Das ist ein ehrliches Mädchen, die Sie liebt, nicht sitzen zu lassen. Freilich befiehlt das die Ehre. Gewiss, ich hätte den Brief lesen sollen, aber was ich nicht gelesen habe, das höre ich ja. Ja, Sie sollen es hören? Nein, ich brauche es nicht einmal zu hören. Weil Sie verabschiedet sind, nennen Sie sich an Ihrer Ehre gekränkt. Weil Sie einen Schuss in dem Arme haben, machen Sie sich zu einem Krüppel. Ist das recht? Ist das keine Übertreibung? Hätten Sie doch nur meinen Brief gelesen, gnädiges Fräulein. Nun ja, ich habe ihn gelesen. Aber was ich über diesen Punkt darin gelesen, ist mir ein wahres Rätsel. Erklären Sie mir doch, lieber Major. Sie erinnern sich, gnädiges Fräulein, dass ich Order hatte, in den Ämtern Ihrer Gegend die Kontribution mit der äußersten Strenge bar beizutreiben. Ich wollte mir diese Strenge ersparen und schoss die fehlende Summe selbst vor. Ja, wohl erinnere ich mich. Ich liebte Sie um dieser Tat willen, ohne Sie noch gesehen zu haben. Die Stände gaben mir ihren Wechsel und diesen wollte ich bei Zeichnung des Friedens unter die zu ratihabierenden Schulden eintragen lassen. Der Wechsel ward für gültig anerkannt, aber mir ward das Eigentum desselben streitig gemacht. Man erklärte ihn für eine Bestechung, für das Grazial der Stände, weil ich so bald mit ihnen auf die niedrigste Summe einig geworden war. Und so kam der Wechsel aus meinen Händen. Und wenn er bezahlt wird, wird er sicherlich nicht an mich bezahlt. Hierdurch, mein Fräulein, halte ich meine Ehre für gekränkt. Nicht durch den Abschied, den ich gefordert haben würde, wenn ich ihn nicht schon bekommen hätte. Die Wahrheit muss an den Tag kommen. Das Zeugnis meines Oheims, aller unserer Stände. Ihres Oheims, Ihrer Stände? Ihr Lachen tötet mich, Telheim. Die Tat, die Sie einmal um 2000 Pistolen bringen sollte, erwarb mich Ihnen. Ohne diese Tat würde ich nie begierig gewesen sein, Sie kennenzulernen. Sie wissen, ich kam uneingeladen in die erste Gesellschaft, wo ich Sie zu finden glaubte. Ich kam bloß Ihretwegen. Ich kam in dem festen Vorsatze, Sie zu lieben. Ich liebte Sie schon. Mein Fräulein, lassen Sie mir noch heute meinen gesunden Verstand und beurlauben Sie mich. Sie sind auf dem besten Wege, mich darum zu bringen. Aber weil ich noch bei Verstande bin, so hören Sie, mein Fräulein, was ich fest beschlossen habe, wovon mich nichts in der Welt abbringen soll. Wenn nicht noch ein glücklicher Wurf für mich im Spiele ist, wenn sich das Blatt nicht völlig wendet, wenn... Ich muss Ihnen ins Wort fallen. Unser Gespräch würde ganz anders ausgefallen sein, Telheim, wenn ich mit der guten Nachricht angefangen hätte, die Ihnen der Chevalier de la Marlinière nur eben zu bringen kam. Ach, der Leutnant Ricot? Er versicherte, dass er Ihr Freund sei. Ich versichere, dass ich seiner nicht bin. Und dass ihm, ich weiß nicht welcher Minister, vertraut habe, Ihre Sache sei dem glücklichsten Ausgange nahe. Es müsse ein königliches Handschreiben an Sie unterwegs sein. Wie kämen Ricot und ein Minister zusammen? Hartnäckiger Mann. Ich brauche keine Gnade. Ich will Gerechtigkeit. Meine Ehre. Die Ehre eines Mannes wie Sie. Kurz, mein Fräulein, Sie haben mich nicht ausreden lassen. Ich wollte sagen, wenn man mir das Meinige so schimpflich vorenthält, wenn meiner Ehre nicht die vollkommenste Genugtuung geschieht, so kann ich mein Fräulein der Ihrige nicht sein. Das Fräulein von Barnim verdient einen unbescholtenen Mann. Es ist eine nichtswürdige Liebe, die kein Bedenken trägt, ihren Gegenstand der Verachtung auszusetzen. Es ist ein nichtswürdiger Mann, der sich nicht schämt, sein ganzes Glück einem Frauenzimmer zu verdanken, dessen blinde Zärtlichkeit... Und das ist Ihr Ernst, Herr Major? Sie sind ungehalten, mein Fräulein. Ich? Im geringsten nicht. Wenn ich Sie weniger liebte, mein Fräulein. Oh, gewiss, das wäre mein Unglück. Und sehen Sie, Herr Major, ich will Ihr Unglück auch nicht. Man muss ganz uneigennützig leben. Was meinen Sie damit, Fräulein? Hier, nehmen Sie den Ring wieder zurück, mit dem Sie mir Ihre Treue verpflichtet. Es sei drum, wir wollen einander nicht gekannt haben. Was höre ich? Nehmen Sie, mein Herr, Sie haben sich doch wohl nicht bloß geziert. Gott, so kann Minna sprechen? Sie können der meinige in einem Fall nicht sein, ich kann die ihrige in keinem sein. Ihr Unglück ist wahrscheinlich, meines ist gewiss. Leben Sie wohl. Wohin, liebste Minna? Mein Herr, Sie beschimpfen mich jetzt mit dieser vertraulichen Benennung. Was ist denn, mein Fräulein, wohin? Lassen Sie mich, meine Tränen vor Ihnen zu verbergen, Verräter. Ihre Tränen? Und ich sollte sie lassen? Mein Fräulein! Nicht doch, Herr Major. Sie werden ihr ja nicht in ihr Schlafzimmer folgen wollen. Ihr Unglück? Sprach sie nicht von Unglück? Nun freilich, das Unglück, sie zu verlieren, nachdem... Nachdem? Was nachdem? Hierhinter steckt mehr. Was ist es, Franziska? Rede, sprich! Nachdem sie, wollte ich sagen, Ihnen so vieles aufgeopfert. Mir aufgeopfert? Hören Sie nur kurz. Es ist für Sie recht gut, Herr Major, dass Sie auf diese Art von ihr losgekommen sind. Warum soll ich es Ihnen nicht sagen? Es kann doch länger kein Geheimnis bleiben. Wir sind entflohen. Der Graf von Bruchsal hat das Fräulein enterbt, weil sie keinen Mann von seiner Hand annehmen wollte. Alles verließ, alles verachtete sie hierauf. Was sollten wir tun? Wir entschlossen uns, denjenigen aufzusuchen, dem wir... Ich habe genug. Komm, ich muss mich zu Ihren Füßen werfen. Was denken Sie? Gehen Sie vielmehr und danken Ihrem guten Geschicke. Für wen hältst du mich? Nein, liebe Franziska, der Rat kam nicht aus deinem Herzen. Halten Sie mich nicht länger auf. Ich muss sehen, was sie macht. Vielleicht könnte etwas zugestoßen sein. Gehen Sie! Kommen Sie lieber wieder, wenn Sie wiederkommen wollen. Aber Franziska! Herr Major, ich habe Sie gesucht. Ich bringe Ihnen eine gute Nachricht. Ah, ich brauche jetzt nicht deine Nachrichten, ich brauche dein Geld. Schwind, Werner, gib mir so viel du hast. Und dann suche so viel aufzubringen, als du kannst. Herr Major! Also halte mich nicht auf, Werner. Ich habe den guten Willen, dir es wiederzugeben. Aber wann und wie, das weiß Gott. Sie wissen es also noch nicht, dass die Hofstaatskasse Order hat, Ihnen Ihre Gelder zu bezahlen. Eben erfuhr ich es bei... Begreifst du denn nicht, dass wenn es wahr wäre, ich es doch wohl am ersten wissen müsste? Kurz, Werner, Geld, Geld. Ja, nun mit Freuden. Hier ist was. Das sind die 100 Louisdors und das die 100 Dukaten. Die 100 Louisdor. Geh und bringe Justen. Er soll sogleich den Ring wieder einlösen, den er heute früh versetzt hat. Aber ich brauche weit mehr. Dafür lassen Sie mich sorgen. Der Mann, der mein Gut gekauft hat, wohnt in der Stadt. Der Zahlungstermin wäre zwar erst in 14 Tagen, aber das Geld liegt parat. Und ein 0,5% Abzug. Nun, ja, lieber Werner. Siehst du, dass ich meine einzige Zuflucht zu dir nehme? Ich muss dir auch alles vertrauen. Das Fräulein hier, du hast sie gesehen, ist unglücklich. Oh, Jammer. Aber morgen ist sie meine Frau. Oh, Freude. Und übermorgen gehe ich mit ihr fort. Ich darf fort, ich will fort. Wer weiß, wo mir sonst dein Glück aufgehoben ist. Wenn du willst, Werner, so komm mit. Wir wollen wieder Dienste nehmen. Wahrhaftig? Aber doch, wo es Krieg gibt, Herr Major. Wo sonst? Geh, lieber Werner, wir sprechen davon später. Wie ist mir? Meine ganze Seele hat neue Triebfedern bekommen. Mein eigenes Unglück schlug mich nieder, machte mich kurzsichtig, schüchtern, lässig. Ihr Unglück hebt mich empor. Ich sehe wieder frei um mich und fühle mich willig und stark, alles für sie zu unternehmen. Franziska, der Wagen ist doch vor der Türe. Ja. Wohin, mein Fräulein? Aus, Herr Major. Ich errate, warum Sie sich nochmals bemüht haben, mir meinen Ring wieder zurückzugeben. Wohl, Herr Major, haben Sie nur die Güte, ihn der Franziska auszuhändigen. Franziska, nimm dem Herr Major den Ring ab. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Mein Fräulein, was habe ich erfahren, mein Fräulein? Ich war so vieler Liebe nicht wert. Franziska, du hast dem Herrn Major... Alles entdeckt? Zürnen Sie nicht auf mich, mein Fräulein. Ich bin kein Verräter. Sie haben um mich in den Augen der Welt viel verloren, aber nicht in meinen. In meinen Augen haben Sie unendlich durch diesen Verlust gewonnen. Sie fürchteten... Er möchte einen allzu nachteiligen Eindruck auf mich machen. Und konnten nicht vermuten, wie sehr mich ihr Unglück über das meine hinaussetzen würde. Alles recht gut, Herr Major. Aber es ist nun einmal geschehen. Ich habe Sie Ihrer Verbindlichkeit erlassen. Sie haben durch Zurücknehmung des Ringes... In nichts gewilligt. Psst, Herr Major! Zu wem wollen Sie? Ich suche den Herrn Major von Tellheim. Bitte. Mein Herr Major, dieses königliche Handschreiben habe ich an Sie zu übergeben. An mich? Zufolge der Aufschrift... Franziska, hörst du? Der Chevalier hat doch wahr geredet. Ich bitte um Verzeihung, Herr Major. Sie hätten es bereits gestern erhalten sollen. Aber es ist mir nicht möglich gewesen, Sie auszufragen. Erst heute auf der Parade habe ich Ihre Wohnung von dem Leutnant Rico erfahren. Ich bin Ihnen für Ihre Mühe sehr verbunden. Es ist meine Schuldigkeit, Herr Major. Mein lieber Major von Tellheim, ich tue euch zu wissen, dass der Handel, der mich um eure Ehre besorgt machte, sich zu eurem Vorteil aufgeklärt hat. Die Hofstaatskasse hat Order, euch den bewussten Wechsel wieder auszuliefern und die getanen Vorschüsse zu bezahlen. Meldet mir, ob euch eure Gesundheit erlaubt, wieder Dienste zu nehmen. Ich möchte nicht gern einen Mann von eurer Bravour und Denkungsart entbehren. Ich bin euer wohlaffektionierter König und so weiter und so weiter. Nun? Was sagen Sie hierzu, mein Fräulein? Ich? Nichts. Nichts? Doch ja, dass Ihr König, der ein großer Mann ist, auch wohl ein guter Mann sein mag. Aber was geht mich das an? Er ist nicht mein König. Und sonst sagen Sie nichts? Sie treten wieder in seine Dienste. Der Herr Major wird Oberstleutnant, Oberster vielleicht. Ich gratuliere von Herzen. Und Sie kennen mich nicht besser? Nein. Da mir das Glück so viel zurückgibt, als genug ist, soll es einzig von meiner Miene abhängen, ob ich sonst noch jemandem wieder zugehören soll als ihr. Ihrem Dienste allein sei mein ganzes Leben gewidmet. Morgen verbinde uns das heiligste Band. Sie sind sehr grausam, Tellheim, mir ein Glück so reizend darzustellen, dem ich entsagen muss. Mein Verlust... Ihr Verlust? Was nennen Sie Ihren Verlust? Alles, was Minna verlieren könnte, ist nicht Minna. Sie sind noch das süßeste, lieblichste, holdseligste, beste Geschöpf unter der Sonne. Ist dieser schmeichelnde, stürmische Liebhaber der kalte Tellheim? Konnte nur sein wiederkehrendes Glück in ihm dieses Feuer setzen? Jetzt, da ihn die Ehre ruft, dass sich ein großer Monarch um ihn bewirbt, sollte ich zugeben, dass er sich verliebten Träumereien mit mir überließe? Nein, Herr Major, folgen Sie dem Wink Ihres besseren Schicksals. Nun wohl, wenn Ihnen die große Welt reizender ist, Minna, wohl, so behalte uns die große Welt. Nein, Tellheim, so ist es nicht gemeint. Ich weise Sie in die große Welt, auf die Bahn der Ehre zurück, ohne Ihnen dahin folgen zu wollen. Kurz, hören Sie also, Tellheim, was ich fest beschlossen, wovon mich nichts in der Welt abbringen soll. Ehe Sie ausreden, Fräulein, ich beschwöre Sie. Überlegen Sie es noch einen Augenblick, dass Sie mir das Urteil über Leben und Tod sprechen. Ohne weitere Überlegung. So gewiss ich Ihnen den Ring zurückgegeben, mit welchem Sie mir ehemals Ihre Treue verpflichtet. So gewiss Sie diesen nämlichen Ring zurückgenommen, so gewiss soll die unglückliche Barnhelm die Gattin des glücklichen Tellheims nie werden. Und hiermit brechen Sie den Stab, Fräulein? Er bemerkte es ja wohl, ehe dieser Brief ankam, der alle Gleichheit zwischen uns wieder aufhebt, wie sehr zum Schein ich mich nur noch weigerte. Alsdann wollen wir doch sehen, was Sie noch wieder mich einzuwenden haben. Herr Major! Herr Major! Nun? Kommen Sie doch geschwind! Was soll ich? Hören Sie nur! Was sagst du? Das ist nicht möglich. Sie? Hören Sie doch, mein Fräulein. Der Wirt sagt, das Fräulein von Barnhelm habe den Ring, welchen ich bei ihm versetzt, zu sich genommen. Sie habe ihn für den ihrigen erkannt und wolle ihn nicht wieder herausgeben. Ist das wahr, mein Fräulein? Und warum nicht, Tellheim? Nun, so sei es wahr. Welch schreckliches Licht, das mir auf einmal aufgegangen. Nun erkenne ich Sie, die Falsche, die Ungetreue. Wer ist diese Ungetreue? Sie, die ich nicht mehr nennen will. Tellheim, was für Gespenster sehen Sie. Fassen Sie sich doch und hören Sie mich. Herr Major! Hier ist Geld. 1000 Pistolen. Ich will sie nicht. Morgen können Sie über noch einmal so viel befehlen. Behalte dein Geld. Das ist ja Ihr Geld, Herr Major. Ich glaube, Sie sehen nicht, mit wem Sie sprechen. Weg damit, sage ich. Was fehlt Ihnen? Ich bin Werner. Alle Güte ist Verstellung, alle Dienstfertigkeit Betrug. Was geht das mir? Wie du willst. Ich habe ja nur Ihren Befehl vollzogen. So willst du ja auch den und packe dich. Herr Major, ich bin ein Mensch. Da bist du was recht. Auch Galle. Gut, Galle ist doch das Beste, was wir haben. Ich bitte Sie, Herr Major. Wie mal soll ich es dir sagen? Ich brauche dein Geld nicht. Nun, so brauch's, wer da will. Ach, liebe Franziska, ich habe den Scherz zu weit getrieben. Herr Wachtmeister. Oh, geh Sie. Oh, was sind das für Männer? Tellheim, hören Sie doch. Ein bloßes Missverständnis, Tellheim. Ich... Gnädiges Fräulein, Ihre Exzellenz, der Graf. Er kommt, gnädiges Fräulein. Er ist es, er ist da. Ist er es? Oh, nun geschwind, Tellheim. Wer kommt? Ihr Oheim, Fräulein? Lassen Sie nur kommen. Fürchten Sie nichts. Er soll Sie mit keinem Blick beleidigen dürfen. Er hat es mit mir zu tun. Zwar verdienen Sie es um mich nicht. Geschwind, umarmen Sie mich, Tellheim, und vergessen Sie alles. Wenn ich wüsste, dass Sie es bereuen könnten. Nein, ich kann es nicht bereuen, mir den Anblick Ihres ganzen Herzens verschafft zu haben. Ach, was sind Sie für ein Mann. Umarmen Sie Ihre Minna, Ihre glückliche Minna. Und nun ihm entgegen. Wem entgegen? Den besten Ihrer unbekannten Freunde. Wie? Meine Flucht, sein Unwille, meine Enterbung. Hören Sie denn nicht, dass alles erdichtet ist? Erdichtet? Aber der Ring! So besehen Sie ihn doch erst! Welcher Ring ist es denn? Den ich von Ihnen habe oder den Sie von mir? Ist es denn nicht eben der, den ich in den Händen des Wirts nicht lassen wollen? Was sehe ich? Mich so zu quälen. Dies ist zur Probe, mein Gemahl, dass Sie mir nie einen Streich spielen sollen, ohne dass ich Ihnen nicht gleich darauf wieder einen spiele. Und denken Sie, dass Sie mich nicht auch gequält hätten? Oh, Komödiantinnen! Ich hätte euch doch kennen sollen. Nein, wahrhaftig, ich bin zur Komödiantin verdorben. Ich habe gezittert und gebetet. Leicht ist mir meine Rolle auch nicht geworden. Sie ist doch wirklich angelangt. Ach, oh, mein Oheim. Da bin ich. Ah, oh, mein Vater. Männer. Aber was, Mädchen? 24 Stunden erst hier und schon Gesellschaft? Raten Sie, wer es ist. Doch nicht dein Tellheim? Wer sonst als er? Kommen Sie, Tellheim. Mein Herr. Wir haben uns nie gesehen, aber bei dem ersten Anblick glaubte ich, Sie zu erkennen. Ich wünschte, dass Sie es sein möchten. Umarmen Sie mich. Sie haben meine völlige Hochachtung. Ich bitte um Ihre Freundschaft. Meine Nichte, meine Tochter liebt Sie. Und ist sie blind, meine Liebe? Nein, Minna, deine Liebe ist nicht blind, aber dein Liebhaber ist stumm. Lassen Sie mich zu mir selbst kommen. Mein Vater. So recht, mein Sohn. Ich höre es. Wenn dein Mund nicht plaudern kann, so kann dein Herz doch reden. Ich bin sonst in Offizierer von dieser Farbe nicht gut. Doch Sie sind ein ehrlicher Mann, Tellheim. Und ein ehrlicher Mann mag stecken, in welchem Kleide er will. Man muss ihn lieben. Oh, wenn Sie alles wissen. Ja, was hindert's, dass ich nicht alles erfahre? Wo sind meine Zimmer, Herr Wirt? Wollen Ihre Exzellenz nur die Gnade haben, hier hereinzutreten? Komm, Minna. Kommen Sie. Herr Major. Kommen Sie, Tellheim. Ich folge Ihnen den Augenblick, mein Fräulein. Nur noch ein Wort mit Werner. Und ja, ein recht gutes. Franziska, nicht wahr? Ja, Herr Major. Ich habe dich vorhin erzürnt, Werner. Bei meiner armen Seele, ja. Ich hätte aber doch so ein Tölpel nicht sein sollen. Lies es in meinen Augen, was ich dir nicht alles sagen kann. Wer ein besseres Mädchen und einen redlicheren Freund hat als ich, den will ich sehen. Franziska, nicht wahr? Ja, gewiss. Er ist ein gar zu guter Mann. So einer kommt mir nicht wieder vor. Es muss heraus. Herr Wachtmeister. No? Herr Wachtmeister. Was will sie denn, Frauenzimmerchen? Sehe mich einmal an, Herr Wachtmeister. Ich kann noch nicht. Ich weiß nicht, was mir in die Augen gekommen ist. So sehe er mich doch an! Ich fürchte, ich habe Sie schon zu viel angesehen, Frauenzimmerchen. Nun, was gibt's denn? Herr Wachtmeister, braucht er keine Frau-Wachtmeisterin? Ist das Ihr Ernst, Frauenzimmerchen? Mein völliger! Zöge Sie wohl auch mit nach Persien! Wohin er will! Gewiss! Ja! Holla, Herr Major! Nicht groß getan. Nun habe ich wenigstens ein ebenso gutes Mädchen und einen ebenso redlichen Freund als Sie. Geben Sie mir Ihre Hand, Frauenzimmerchen. Top! Über 10 Jahre ist sie Frau Generalin oder Witwe. Minna von Barnhelm. Major von Tellheim war Hans Kaninenberg. Minna von Barnhelm, Lola Mütl. Der Graf von Bruchsal, Walter Kottenkamp. Franziska, Uta Rücker. Just, Heinz Reinke. Wachtmeister Werner, Harald Bender. Der Wirt, Hans Mahnke. Eine Dame in Trauer, Lotte Bethke. Ein Feldjäger, Kurt Meng. Rico de la Marlinière, Theodor Loos. Ein Diener, Walter Thurau. Musik, Rolf Unkel. Ton und Technik Herbert Kara und Erwin Stöckler. Funkbearbeitung und Regie Claire Schimmel.